Arts Production. I will always be nachdenk, gibt es einiges, was mir Hoffnung bereitet. Schließ die Augen, denk mal nach, glaub mir, dich befreit ist das Gefühl von Hoffnung, wenn du an etwas glaubst. Ich sitz im Garten, hör dieses Lied und schau. Denk über das nach, was ich bis jetzt erreicht hab. Sachen, die scheinen für manche unerreichbar. Du musst einfach in der Sonne chillen, mit Freunden grillen, schau, kleine Kinder spielen. Ja, es gibt so viel, viele schöne Dinge hier. Ich mach mir auf ein Bier und setz mich raus zu dir. Raus zu dir, raus zu dir. Und jetzt chill ich hier im Lazy und mit Freezy. Mach dir keinen Stress, nehm einfach alles easy. Wir hängen einfach nur ab und schreiben Texte. Nehmen einen Song auf und dann kommt schon der nächste. Und alle Hater können uns mal am Arsch lecken. Ihr könnt euch ja den Scheiß in den Arsch stecken. Ein schönes Gefühl, ein schönes Leben, was wär's mehr? Wenn du Löcher in die Luft starrst und nichts tust, hast du das schwer. Du willst nur umeinander sammeln, sie leicht. Mach das sehr, du schwere Hocken, doch die Menschen denken nur oft verkehrt. Ich trag die Hoffnung in mir, weil die hilft mir weiter in meinem Leben und bringt mir auch dazu, mein Ziel zu erreichen. Du kannst das Leben nur, wann du willst, damit am Spiel vergleichen. Einfach mal nicht denken, weil man muss nicht viel begreifen. Ich reim so gern, kannst nicht erklären, du hast das schwer, es wird schon werden. Ich will da sicher nicht das Lied erklären, du bist ja irgendwer. Mein Leben ist einmal Flow, wie geil der Sonnenschein ist, so befreiend. Glückliche Menschen, schicksale Menschen, es gibt keine Grenzen, witziges Denken. Lazy Sender, Freezy, auf am Beat, der gute Rap klingt. Komm kein Bock mehr auf die Sachen, die ja nur mehr noch am Scheiß klingen. Drei positive Rapper mit einer Ausstrahlung. Der vierte ist nicht da, doch das ist eine Ausnahme. Und noch Pause, chill grad, wobei ich eine rauche. Lieg grad einfach in der Wiesen und denk mir, die Welt ist beschissen. Langsam aber doch, ist mir das egal. Ich denk nur mehr, alle kennen mich mal. Jedes Mal, wenn ich daheim in Fernsehauftrag, geht's um Krieg, Gewalt, die Fetten vor einem Popstar. Drogen, Alkohol, Familie in den Brennpunkt. Doch das ist mir egal, vielleicht sind nicht alle selbst schuld. Es interessiert keinen auf der Commerces Welt. Es gibt Arschlöcher, die machen mit Commerces Geld. Aber die Hoffnung wird nicht sterben, dass sie was ändert auf unserer Erde. Ich mach die Musik nicht für Geld, allein kann ich nichts ändern auf der Welt.